Phil hätte niemals auch nur annähernd so hart geworfen, wie er konnte, nicht bei einem 8-jährigen Jungen, erhöhte jedoch nach und nach die Geschwindigkeit seiner Würfe. An den Frühlings- und Sommerwochenenden saßen sie zu zweit vor dem Radio und lauschten gebannt dem Red Sox-Spiel, manchmal auch mit Sally Ann zu dritt. Eines Novembertags, nachdem sie sich den Baseball im knöcheltiefen Schnee zugeworfen hatten, nahm Sally Ann Phil beiseite. »Hast du als Kind Baseball gespielt? Daran kann ich mich nämlich nicht erinnern.« Phil schüttelte den Kopf. »Manchmal spontan nach der Schule, aber nicht oft. Ich konnte als Fänger spielen, war aber ein grottenschlechter Schlagmann. Für die Jungs war ich da nur Parker der Luftschläger.« »Ich habe auch nie Sport getrieben, aber Jake, ist er gut oder bilde ich mir das nur aus mütterlichem Stolz ein?« »Oh, er ist wirklich gut. Ich kann's kaum erwarten, ihn zu seinem ersten Sox-Spiel mitzunehmen.« Das geschah 1950. Sie saßen auf der Tribüne, Phil auf der einen Seite, Ted auf der anderen, mit dem Jungen in der Mitte, dessen Blick auf das grüne Außenfeld von Fenway Park geheftet war, mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund, während die Popcorn-Tüte vergessen auf seinem Schoß ruhte. Ted beugte sich vor und sagte, »Vielleicht wirst du eines Tages da draußen sein, Jake.« Jake schaute zu seinem Großvater auf und lächelte. »Ich weiß, das werde ich«, sagte er. An einem für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Oktobertag im Jahre 1951 besuchte Phil den neuen Western Autoladen in North Conway und fuhr danach über die Route 111 heimwärts, mit einem Geschenk für die ganze Familie im Kofferraum, ein Fernsehgerät von Zenith, das Modell Regent mit dem Bullaugenbildschirm. Dazu gab es eine Zimmerantenne, aber mit einer richtigen Antenne würden sie vielleicht sogar die Sender aus Boston reinkriegen können. Er stellte sich vor, wie Jake bei der Aussicht, The Range Rider tatsächlich anschauen zu können, anstatt die Serie bloß im Radio zu verfolgen, vor Glück durchdrehen würde. Außerdem beschäftigte ihn noch eine andere Sache, die möglicherweise wichtiger war als der neue Fernseher. Am Morgen hatte er sich mit einem Mann namens Blaylock Atherton unterhalten, bei dem es sich just um jenen Republikaner handelte, der den Sitz als Senator für New Hampshire innehatte. Senator Atherton war enorm einflussreich und es war ein wirklich interessantes Gespräch gewesen. Phil dachte an die Diskussion, die er darüber mit Sally Ann führen würde, als er an einem grellgelben Schild vorbeifuhr, das am Straßenrand auf einem Stock befestigt war. Die Aufschrift »Antwortmann 2 Meilen« weckte eine Menge scharf konturierter Erinnerungen. »Er kann's nicht sein, nicht nach all den Jahren«, dachte Phil, doch tief im Herzen wusste er, dass es war. Knapp hinter der Ortsgrenze von Curry verkündete ein weiteres, natürlich stahlblaues Schild, dass es noch 1 Meile geradeaus bis zum Antwortmann sei. Phil fuhr den Hügel am Rand der Gemeinde hinauf. Ungefähr 200 Meter vor sich sah er den roten Strandschirm. Dieses Mal hatte der Antwortmann seine Zelte auf einer großen Lichtung, unweit der neuen Grundschule, aufgeschlagen. Hier sollte in 1 Jahr oder so die neue Wache der Freiwilligen Feuerwehr von Curry stehen. Mit klopfendem Herzen, das neue Fernsehgerät und Blaylock Atherton vergessen, rollte Phil rechts ran und stieg aus. Seine Chevrolet-Klapperkiste gehörte schon lange der Vergangenheit an. Er schlug die Tür seines neuen Buicks zu und stand für einen Moment einfach da, erstaunt von dem Anblick, der sich ihm bot, eher wie vom Donner gerührt. Phil war gealtert, der Antwortmann war's nicht. Er sah noch genauso aus wie an jenem Oktobertag 14 Jahre zuvor. Das schüttere Haar war kein bisschen schütterer, die Augen leuchteten im selben hellen Blau, weißes Hemd, graue Hose, schwarze Schuhe, alles genau wie damals. Auch die langfingerigen Hände hatte er wieder auf dem Tisch gefaltet. Nur die beiden kleinen Tafeln neben der, die ihn als Antwortmann vorstellte, waren anders. Auf der linken stand jetzt 3 Minuten $50, auf der rechten erste Antwort gratis. Na, schätze mal, selbst Zauberei ist nicht immun gegen Inflation, ging es Phil durch den Kopf. Inzwischen musterte ihn der Antwortmann mit lebhaftem Interesse.